Verhalten zu verstehen ist eine Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken, eine aus einer unbegrenzten Anzahl von Möglichkeiten. Wann sich die Händigkeit ausbildet, ist, soweit ich weiß, für den Prozess der Therapie und Kommunikation in keiner Weise bedeutsam. Es sei denn, ihr wollt einem Kind beibringen, seine andere Hand zu benutzen. Nur beim Stottern habe ich bis jetzt mit dem Konzept der Händigkeit etwas anfangen können. Die einzige Erfahrung, es in der direkten Kommunikation zu benutzen, habe ich mit einem Kind gemacht. Als ich mit ihm arbeitete, um ihm zu mehr Wahlmöglichkeiten zu verhelfen, fiel mir Folgendes auf. Wenn er eine Aufgabe erledigen sollte, in der vorgegeben war, dass er die eine und nicht die andere Hand benutzen sollte, wobei es egal war, welche Hand, und er dabei nicht gleichzeitig reden musste, so konnte er die Aufgabe erledigen und sie danach beschreiben. Er hatte Schwierigkeiten, wenn er zur gleichen Zeit sprechen sollte oder wenn für die Aufgabe beide Hände nötig waren, also ein Wechsel der Hemisphäre stattfand. Kinder zeigen schon sehr früh Zugangshinweise und das ist als relevante Information zu betrachten. Zu den Dingen, die man Kindern heute aufbürdet, gehören auch die Lernstörungen. Viele dieser Lernstörungen sind in Wirklichkeit Funktionen des Erziehungssystems. So wurde mir zum Beispiel einmal eine Gruppe von Kindern übergeben, die in die Kategorie gekreuzte Hemisphäre fielen. Und mir wurde gesagt, dass das etwas sei, was vorkomme in der Welt. Ich sollte herausfinden, ob diese Kinder sich irgendwie von den übrigen unterscheiden in den Zugangshinweisen und so weiter. Was ich entdeckte war, dass sie alle zu den Kindern gehörten, die versuchen, auditiv zu buchstabieren. Wenn ich sagte, wie buchstabierst du das Wort Katze, gingen sie nach innen und ihre Augen bewegten sich nach unten links. Ich fragte sie, was sie gerade machten, und sie sagten, ich probiere gerade, wie sich das Wort anhört. Denn ihnen wurde beigebracht, phonetisch zu buchstabieren. Nicht einmal Phonetik kann man phonetisch buchstabieren. Wer von euch kann gut buchstabieren? Jemand, der daran gewöhnt war, im Diktat gute Noten zu bekommen. Wie buchstabierst du das Wort Phänomene? Frau, ich lese es. Sie sieht es. Sie liest es. Was immer man für ein Wort nimmt, um es zu beschreiben. Nun, als du das Wort Phänomene visualisiert hast, wusstest du irgendwie, dass es richtig war. Jetzt setze für das PH ein F ein und sage mir, was sich in deinem Erleben verändert, wenn du es mit F anstatt mit PH siehst. Frau, es hört auf, ein Wort zu sein. Es hört auf, ein Wort zu sein. Woran merkst du, dass es aufhört, ein Wort zu sein? Welche Erfahrung machst du? Frau, dadurch fällt der ganze Rest des Wortes auseinander in meiner visuellen. Kippen die Buchstaben buchstäblich einer nach dem anderen um und fallen raus? Frau, ja, irgendwie werden sie unklar und verschwinden. Zum Buchstabieren gehören zwei Schritte. Der eine ist, fähig zu sein, das Wort zu visualisieren, und der andere ist, ein System zu haben, um die Richtigkeit zu überprüfen. Versuche bitte noch etwas für mich. Kannst du das Wort Eva sehen? Okay, lass es da oben und sieh es weiter an. Und jetzt ersetze das A durch ein Eu und teile mir mit, was passiert. Frau, aus dem Wort wird Efeu und es schreibt sich jetzt anders. Hat jemand, der in ihrer Nähe war, ihre Reaktion bemerkt? Was hat sie gemacht? Frau, sie zuckte zusammen. Ich sagte, mach ein Eu daraus, und sie zog die Schultern vor, neigte ihren Kopf nach hinten und zuckte zusammen. Es fand ein Wechselspiel in ihren Gefühlen statt, genau hier in der Mittellinie des Rumpfes. Unabhängig davon, in welchem Land wir waren, unabhängig von der Sprache, die dort gesprochen wurde, beziehungsweise in der wir es untersucht haben. Leute, die gut buchstabieren können, haben exakt die formal gleiche Strategie. Sie sehen ein eidetisch erinnertes Bild des Wortes, das Sie buchstabieren wollen, und überprüfen kinästhetisch, ob es richtig geschrieben ist oder nicht. Alle Leute, die uns erzählen, dass sie schlecht buchstabieren können, verfügen nicht über diese Strategie. Einige von ihnen erzeugen auch eidetische Bilder, aber sie überprüfen sie dann auditiv. Andere konstruieren sich visuelle Vorstellungen und buchstabieren in kreativer Weise. Wenn man das weiß, könnte man sich fragen, nun, wie kommt es, dass einige Kinder die Strategie lernen, visuell mit kinästhetischer Überprüfung zu buchstabieren, und die übrigen Kinder haben andere Strategien? Aber die Frage ist für mich bei weitem nicht so interessant wie eine andere. Wie nimmt man das Kind, das schlecht buchstabiert, und bringt ihm die Strategie bei, die gute Buchstabierer benutzen? Wenn man das tut, braucht man den Kindern das Buchstabieren überhaupt nicht beizubringen. Sie lernen es automatisch, wenn man ihnen statt der Inhalte einen geeigneten Prozess beibringt. Mann, und was ist mit den Erwachsenen? Könnt ihr das Erwachsenen auch beibringen? Nein, das ist hoffnungslos. Sicher kann man. Ich möchte die Frage etwas abgewandelt zurückgeben. Wie viele von euch sehen ganz klar, dass ihr visuell orientierte Menschen sind? Wie viele sehen das? Wie viele Leute hier haben das Gefühl, dass sie in ihrem Prozess kinästhetisch orientiert sind? Wer sagt sich selbst, dass er auditiv orientiert ist? Tatsächlich machen alle von euch all das, worüber wir hier reden, in jedem Augenblick. Die Frage ist nur, welchen Teil des komplexen internalen Prozesses ihr ins Bewusstsein bringt. Alle Kanäle verarbeiten die ganze Zeit über Informationen, aber nur ein Teil davon gelangt ins Bewusstsein. In Seminaren wie diesem gehen die Leute immer in die Mittagspause und versuchen herauszufinden, was sie sind. Sie tun so, als könnten sie nur eines sein, und dadurch stabilisieren sie es im Pathologischen. Die Leute versuchen herauszufinden, was sie sind, anstatt dass sie mit Hilfe dieser Information erkennen, dass sie andere Wahlmöglichkeiten haben. Oft kommen Leute zu mir nach vorne und sagen, ich komme total durcheinander mit diesen Repräsentationsgeschichten, denn ich sehe mich wirklich als einen fühlenden Menschen an. Ein profunder Anspruch, wenn ihr darüber nachdenkt. Ich habe ihn bestimmt schon 150 Mal gehört. Wie viele haben so etwas Ähnliches heute Morgen auch schon gehört? Anstatt euch für visuell orientiert, kinästhetisch orientiert, auditiv orientiert zu halten, macht daraus lieber eine Aussage darüber, welches System ihr schon gut entwickelt und verfeinert habt. Macht euch bewusst, dass ihr mit etwas Zeit und Energie die Entwicklung der anderen Systeme so weit fördern könnt, bis ihr sie genauso verfeinert, flüssig und kreativ benutzen könnt wie euer bestentwickeltes System. Klassifikationen sind Fallen. Und eine Verhaltensweise kann man am besten dadurch stabilisieren, dass man sie benennt. Stattdessen könnt ihr, wenn euch auffällt, dass eure Verhaltensweise zum größten Teil in die Kategorie X fallen, die Tatsache zum Anlass nehmen, mit der Entwicklung eurer Fähigkeiten in Y und Z anzufangen. Ich möchte euch gleich vor noch etwas warnen. Eines der wichtigsten Dinge, die seit Freud in der Psychotherapie beliebt sind, ist ein Phänomen, das als unbewusste Vorannahme im Verhalten der meisten Therapeuten weiterlebt. Man nennt es Introspektion. Introspektion ist, wenn man irgendetwas über Verhaltensweisen lernt und es dann auf sich anwendet. Tut das bitte nicht mit dem größten Teil des Materials, das wir euch hier vorstellen. Einfach, weil ihr dann in eine Schleife kommt. Zum Beispiel, wie viele von euch, denen das Visualisieren leicht fällt, können sich vorstellen, wie sie aussehen, wenn sie nicht visualisieren? Wenn ihr das macht, wird euch schwindelig. Wer von euch hat während der Übung auf seine eigenen Augen geachtet, auf die Empfindungen, wie sie sich nach oben oder unten bewegen? Das ist ein Beispiel für Introspektion. Sie ist nicht nützlich in diesem Kontext. Dies sind Techniken für die Extraspektion, für sinnliche Erfahrungen. Diese Dinge sind dafür da, bei anderen herausgefunden zu werden. Das Einzige, was ihr erreicht, wenn ihr sie auf euch selbst anwendet, ist, dass ihr konfus werdet. Mann, sind diese Augenbewegungsmuster in anderen Kulturen auch nachweisbar? Es gibt nur eine Gruppe, von der wir wissen, dass sie in einer charakteristischen Weise unterschiedlich organisiert ist. Die Basken in den nordspanischen Pyrenäen. Sie zeigen eine Menge ungewöhnlicher Muster und es scheint eher genetisch als kulturell bedingt zu sein. Überall, wo wir sonst waren, in ganz Amerika, Europa, Osteuropa, in Afrika, zeigt der größte Teil der Population diese Muster. Sie könnten neurologisch begründet sein. Als gattungsspezifische Eigenart unseres Nervensystems. Frau, haben beidhändige Menschen unterschiedliche Muster? Es gibt bei Ihnen nur mehr Ausnahmen von den allgemeineren Regeln, die wir euch angegeben haben. Zum Beispiel ist bei einigen Beidhändern die Visualisierung Seiten vertauscht und nicht die Akustik und die Kinästhetik, beziehungsweise umgekehrt. Ich finde die Tatsache sehr interessant, dass der Prozentsatz der Links- oder Beidhänder in der kulturellen Kategorie Genie sehr viel höher ist als ihr Prozentsatz in der Population generell. Jemand, dessen zerebrale Organisation sich von der meisten anderen in der Population unterscheidet, wird automatisch etwas hervorbringen, was für den Rest der Population neu und ungewohnt ist. Da er über eine andere zerebrale Organisation verfügt, hat er natürlich Fähigkeiten, die ein normal organisierter Rechtshänder nicht von vornherein besitzt. Frau, Vorhin hast du über Kinder gesprochen, die deshalb schlecht buchstabieren, weil sie es auditiv tun, und darüber, dass du ihnen beibringen könntest, es visuell zu machen. Jetzt sagst du, dass auditive bzw. beidhändige Menschen etwas haben, was sie einzigartig macht. Ich frage mich, ob es den Energieaufwand lohnt, die Kinder zu befähigen, etwas zu tun, was anderen leichter fällt, ob es nicht ablenkt von den Dingen, die sie können. Wenn ich einem Kind beibringe, wie es leichter buchstabieren kann, so nehme ich ihm nichts weg. Wahlmöglichkeiten schließen sich nicht gegenseitig aus. Viele Menschen schließen die Augen, um mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen. Das bedeutet nicht, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt. Es ist nur eine Aussage darüber, wie sie sich selbst organisieren. Ich kann mit offenen Augen fühlen, was immer ich fühlen möchte. Ähnlich ist es mit einem links- oder beidhändigen Menschen, mit einer anderen zerebralen Organisation. Ich muss keine ihrer derzeitigen Wahlmöglichkeiten zerstören, wenn ich neue hinzufügen möchte. Und das ist unsere ganze Aufgabe als Modellbauer. Wir nehmen an, dass ihr kompetent seid und bis zu einem gewissen Grade auch erfolgreich. Denn ihr habt es alle geschafft, das Geld zusammenzukriegen, das ihr brauchtet, um hierher zu kommen. Wir respektieren eure Fähigkeiten und Wahlmöglichkeiten. Wir sagen einfach, na gut, lasst uns zu denen, die ihr schon habt, noch andere Wahlmöglichkeiten hinzufügen, damit euer Repertoire größer wird. Genau wie ein guter Mechaniker eine volle Werkzeugtasche hat. Wir behaupten, dass ihr zu jedem Zeitpunkt alle Systeme benutzt. In einem bestimmten Kontext werdet ihr euch eines Systems bewusster als des anderen. Ich nehme an, dass ihr, wenn ihr gerade turnt oder miteinander schlaft, kinästhetisch ziemlich empfänglich seid. Wenn ihr gerade liest oder euch einen Film anseht, werdet ihr ein starkes visuelles Bewusstsein haben. Ihr könnt von einem zum anderen wechseln. Es gibt Anhaltspunkte im Kontext, die euch erlauben, von einer Strategie zur anderen zu wechseln und unterschiedliche Sequenzen zu benutzen. Es gibt keine starre Festlegung. Es gibt sogar Strategien, um kreativ zu sein, was die Annahme beinhaltet, dass es verschiedene Formen der Kreativität gibt. Wir arbeiten als Berater für eine Werbeagentur, in der wir bei ihren kreativsten Leuten psychologisch Maß nehmen. Wir bestimmen die Strategie, die ein kreativer Mitarbeiter benutzte, um einen Werbespot zu kreieren. Dann brachten wir den anderen Leuten in der Agentur bei, die gleiche Struktur auf der unbewussten Ebene zu benutzen. Die Werbespots, mit denen sie dann ankamen, waren in gleicher Weise kreativ, aber ihr Inhalt war total einzigartig. Im Verlauf dieser Prozedur hat einer der Leute die Strategie sogar verändert und sie dadurch noch verbessert. Die meisten Menschen haben nur eine kleine Anzahl von Strategien für alle möglichen Dinge. Sie benutzen für alles, was sie tun, den gleichen Typ von Strategie. Und das hat zur Folge, dass sie manchmal gut klarkommen und manchmal nicht so gut. Wir haben herausgefunden, dass die meisten Menschen nur 3 oder 4 grundlegende Strategien haben. Ein wirklich flexibler Mensch kann ein Dutzend haben. Wenn ihr es überschlagt, kommt ihr gut auf über 1000 Möglichkeiten, selbst wenn ihr für eine Strategie nur 4 Schritte rechnet. Wir stellen sehr nachdrücklich eine Behauptung auf. Wir behaupten, dass wenn irgendein Mensch irgendetwas kann, ihr es auch könnt. Alles, was ihr braucht, ist die Intervention eines Modellierers, der über die erforderlichen sinnlichen Fertigkeiten verfügt, um zu beobachten, was ein talentierter Mensch tatsächlich tut, nicht was er darüber mitteilt. Und der das dann so verpackt, dass ihr es lernen könnt. Mann, es kommt mir so vor, als wenn ihr in eurem Ansatz das therapeutische Ziel, den Klienten zur Bewusstheit zu führen, dadurch ersetzt habt, dass ihr ihm neue Reaktionsmuster gibt, die er dann wählen oder anwenden kann. Wenn du unbewusste Wahlmöglichkeiten mit einbeziehst, stimme ich dir zu. Es gibt verschiedene Vorannahmen in unserer Arbeit und eine von ihnen ist relevant für deinen Kommentar. Eine Wahl ist besser als keine Wahl. Was eine bewusste Wahl ist, nehme ich an, weiß jeder. Unbewusste Wahl ist gleichbedeutend mit Variabilität in der Weise, dass alle Variationen meines Verhaltens zu dem Ziel führen, das ich erreichen möchte. Wenn ich einige Male mit der gleichen realen Situation konfrontiert bin und merke, dass sich meine Reaktion auf sie verändert und trotzdem jede Reaktion zu dem Ziel führt, das ich erreichen möchte, dann verfüge ich über unbewusste Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr euch jedoch immer wieder in einem ähnlichen Kontext mit einer Reaktion wiederfindet, die ihr nicht leiden könnt, so habt ihr vermutlich keine Wahlmöglichkeiten. In dem Fall ist für mich die Frage wichtig, welche Struktur und es gibt zig verschiedene, erzeugt den Zustand, in dem ihr keine Wahlmöglichkeiten habt. Und weiter, welche Schritte könnt ihr unternehmen, um diese Struktur zu verändern? Wir werden euch verschiedene Möglichkeiten zeigen, um das zu bewerkstelligen. Wir bieten euch eine Reihe von Informationen an, die für uns als Gattung universale Bedeutung haben, die anderen Menschen aber nicht bewusst sind. Ihr braucht sie als Techniken in eurem Repertoire, denn sie sind die unbewussten Teile und Prozesse der Persönlichkeit, mit denen ihr effektiv arbeiten müsst, wenn ihr angemessene Veränderungen hervorbringen wollt. Die bewussten Teile der Personen haben schon ihr Bestes getan. Sie sind ganz nützlich, wenn es darum geht, dass eure Rechnungen bezahlt werden. Aber arbeiten müsst ihr mit den anderen Teilen der Person. Fixiert euch nicht zu sehr auf die Worte bewusst und unbewusst. Sie sind unrealistisch. Sie sind als eine Möglichkeit der Beschreibung von Ereignissen in einem ganz bestimmten Kontext sinnvoll, nämlich im Kontext der therapeutischen Situation. Bewusst ist definiert durch alles, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst wahrnimmst, was auch immer es sein mag. Unbewusst ist alles andere. Ihr könnt natürlich feinere Unterscheidungen machen. Es gibt bestimmte Klassen von unbewussten Daten, die unmittelbar verfügbar sind. Ich sage, wie geht es deinem linken Ohr? Du hattest wahrscheinlich kein Bewusstsein über dein linkes Ohr, bevor du eben diese Frage von mir hörtest. Wenn ihr diese Frage hört, könnt ihr eure bewusste Aufmerksamkeit der Kinästhetik eures linken Ohres zuwenden. Sie ist als unbewusste Gegebenheit dem Bewusstsein leicht zugänglich. Wenn ich sage, welche Farbe hatten die Schuhe, die euer Lehrer trug, als ihr das erste Mal in die Vorschule gingt, so ist das auch irgendwo repräsentiert. Aber um daran zu kommen, braucht man viel Zeit und Energie. Es gibt also bei unbewusstem Material verschiedene Grade der Zugänglichkeit. Wenn Klienten zu euch in die Therapie kommen, dann sagen sie typischerweise, helfen Sie mir, ich muss mich ändern, ich stecke in Schwierigkeiten, es geht mir schlecht, ich möchte anders sein, als ich jetzt bin. Ihr könnt davon ausgehen, dass sie schon versucht haben, sich zu verändern, mit allen Ressourcen, die sie sich bewusst erschließen konnten und dabei ausgesprochene Fehlschläge erlitten haben. Daher ist eine der Voraussetzungen, ihnen effektiv dabei zu helfen, dass ihr über Kommunikationsmuster verfügt, mit denen ihr einen guten Rapport zu ihren unbewussten Ressourcen herstellen könnt. Wenn ihr euch auf ihre bewussten Ressourcen beschränkt, handelt ihr euch mit Sicherheit einen langwierigen, ermüdenden, wahrscheinlich sehr ineffektiven Prozess ein. Übrigens, in diesem Seminar habt ihr keine Chance, mit dem forschen Tempo der Verbalisierungen bewusst Schritt zu halten. Wir gehen systematisch und absichtlich so vor, dass wir euer Bewusstsein überladen. In unserem Verständnis finden Lern- und Veränderungsprozesse auf unbewusster Ebene statt. Das heißt, das ist der Teil von euch, den wir auf jeden Fall erreichen wollen. Der Teil eures Funktionierens, der für 95% eures Lernprozesses und eurer Fertigkeiten verantwortlich ist, wird euer Unbewusstes genannt. Dazu gehört alles, was im jeweiligen Moment außerhalb eures Bewusstseins liegt. Wir möchten uns direkt an diesen Teil von euch wenden. Es soll vollständige und nützliche Aufzeichnungen von allem machen, was hier passiert. Vor allem auch von den Dingen, die wir nicht explizit kommentieren. Und von denen er glaubt, dass es nützlich für euch ist, sie noch besser zu verstehen und sie vielleicht als Fertigkeiten in eurer Arbeit als professionelle Kommunikatoren zu verwenden. Damit gibt er euch auf der bewussten Ebene die Freiheit, Folgendes zu tun: euch zu entspannen und eure Erlebnisse hier zu genießen. Der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist: und nun? Ihr habt alle ein paar Erfahrungen damit gemacht, Zugangshinweise und Repräsentationssysteme zu identifizieren. Wofür braucht ihr sie? Einmal gibt mir diese Information die Möglichkeit, mit euch auf der unbewussten Ebene zu kommunizieren, also ohne, dass ihr euch dessen bewusst werdet. Ich kann unspezifische Worte benutzen, wie verstehen oder glauben, und euch nonverbal mitteilen, in welchem Sinneskanal ihr verstehen sollt. Zum Beispiel könnte ich zu euch sagen, ich möchte Sicherheit darüber haben, dass ihr versteht, gestikuliert nach unten links von den Zuschauern aus gesehen, was wir bis jetzt gemacht haben. Meine Geste ist für euch ein unbewusster Hinweis darauf, dass ich möchte, dass ihr es auditiv versteht. Man kann diese Information auch benutzen, um einen Menschen in seinen Zugangsbemühungen zu unterbrechen. Erzeugt mal alle ein Bild vor eurem geistigen Auge und seht, was passiert, wenn ich so mache. Er winkt mit beiden Armen, indem er sie in einem weiten Bogen über seinen Kopf führt. Meine Geste wischt alle eure Bilder aus der Luft. Stimmt's? Ihr habt es schon unzählige Male erlebt, dass ihr zu jemandem etwas sagt oder ihn etwas fragt und er sagt, wollen mal sehen, und nach innen geht, um sich mit seinem geistigen Auge etwas anzusehen. Wenn er sich in dieser Weise nach innen zurückzieht, kann er nicht gleichzeitig auf den Input von außen achten. Angenommen, du und ich sind über irgendetwas entgegengesetzter Meinung. Vielleicht in einer Konferenz oder in einer Vorstandssitzung. Ich fange an zu reden. Und in der Hoffnung, dass du mein Material und mein System verstehst, stelle ich es sehr eindringlich dar. Irgendwann, nachdem ich eine bestimmte Informationsmenge vermittelt habe, wirst du anfangen, das, was vor sich geht, einzuordnen. Dann wirst du nach oben blicken und anfangen zu visualisieren. Oder du wirst nach unten blicken und anfangen, mit dir selbst zu reden oder auf deine Gefühle Acht zu geben. In welchen inneren Zustand du auch hineingehst. In jedem Falle ist es wichtig, dass ich eine Pause mache und dir Zeit gebe, diese Information zu verarbeiten. Wenn ich zu schnell bin und weiterspreche, mache ich dich konfus und ärgerlich. Wenn ich merke, dass du wegguckst, denke ich vielleicht, du passt nicht auf oder du meidest mich. Meine typische Reaktion im Stress einer Konferenz ist dann, das Tempo und das Volumen meiner Rede zu steigern, denn ich werde es schon schaffen, dass du mir Aufmerksamkeit schenkst und diesen Punkt kapierst. Woraufhin du reagierst, als würdest du angegriffen, denn ich gebe dir nicht die Zeit, die du brauchst, um rauszukriegen, worüber ich spreche. Das Ende wird sein, dass du konfus bist und niemals den Inhalt verstehen wirst. Will ich eine Sitzung erleichtern, so achte ich darauf, wann der Zuhörende nach innen geht, um sich irgendetwas zugänglich zu machen, und unterbreche in diesem Moment den Sprecher oder lenke ihn ab. Dadurch bekommt der Zuhörer eine angemessene Verarbeitungszeit, in der er die Dinge einordnen kann, um sich dann zu entscheiden, ob er zustimmen will oder nicht. Hier noch ein weiteres Beispiel. Hat man das Leit- oder Repräsentationssystem eines Menschen bestimmt, so kann man eine Information so verpacken, dass sie unwiderstehlich für ihn wird. Wie würde das aussehen, wenn du diese neue Verhaltensweise ausprobierst? Und während du dich jetzt vor deinem geistigen Auge das tun siehst, hast du da dieses Gefühl, erfolgreich zu sein und etwas geschafft zu haben, und sagst du dann zu dir selbst, das wird sicher gut werden. Wenn deine typische Sequenz zufällig die ist, dir Bilder zu konstruieren, denen Gefühle folgen und dann ein auditiver Kommentar, so wirst du dem nicht widerstehen können. Ich leitete einmal einen Mathematikkurs an der University of California für Leute, die noch nicht so viel Ahnung in Mathematik hatten. Ich brachte ihnen schließlich Mathe bei wie eine Fremdsprache. Der Kurs bestand aus einer Gruppe von Linguistikstudenten, die sich gut mit Sprachsystemen auskannten, aber überhaupt nicht mit mathematischen Systemen. Es gibt jedoch eine Ebene der Analyse, auf der sie beide exakt gleich sind. Also habe ich, anstatt ihnen beizubringen, wie man als Mathematiker darüber spricht und denkt, einfach das benutzt, was in ihrem Modell der Welt schon vorhanden war, nämlich das Konzept der Übersetzung. Und ihnen nahegelegt, dass die betreffenden Symbole nichts anderes als Worte seien. Und genau wie es bestimmte Sequenzen von Worten gebe, die wohlgeformte Sätze bilden, so gebe es in der Mathematik bestimmte wohlgeformte Sequenzen von Symbolen. Ich habe meinen ganzen Ansatz ihrem Modell der Welt angepasst, anstatt von ihnen die Flexibilität zu verlangen, sich meinem anzuschließen. Das ist eine Möglichkeit vorzugehen. Wenn ihr es so macht, tut ihr ihnen sicherlich einen Gefallen, denn ihr verpackt das Material so, dass sie leicht lernen können. Auf der anderen Seite erweist er ihnen damit einen schlechten Dienst, da ihr ihr rigides Lernmuster unterstützt. Wichtig ist, dass ihr wisst, welche Alternative den Stoff darzustellen, zu welchem Resultat führt. Wollt ihr ihnen einen wirklichen Gefallen tun und etwas mehr zu ihrer Entwicklung beitragen, so geht in ihr Modell und bringt ihnen dann bei, es in ein anderes Modell zu überführen, damit sie in ihren Lernprozessen flexibler werden. Wenn ihr diese Art von einfühlender Fähigkeit besitzt, dann seid ihr sehr ungewöhnliche Lehrer. Wenn ihr ihnen zu dieser Erfahrung verhelft, werden sie zwei Lernstrategien entwickeln. Sie können dann zu einem anderen Lehrer gehen, der nicht so einfühlend kommuniziert, und sie werden sich, da sie flexibel genug sind, dessen Unterrichtsmethode anpassen können. Sehr viele Schulkinder haben einfach deshalb Lernschwierigkeiten, weil ihr primäres Repräsentationssystem nicht mit dem ihrer Lehrer übereinstimmt. Wenn weder der Lehrer noch der Schüler flexibel genug ist, sich auf den anderen einzustellen, findet kein Lernen statt. Mit eurem jetzigen Wissen über Repräsentationssysteme könnt ihr verstehen, wie es möglich ist, dass ein Kind ein Jahr lang Lernschwierigkeiten hat und ein Jahr darauf mit einem anderen Lehrer gut mitkommt. Oder dass ein Kind gut ist in Mathe und Rechtschreibung und schlecht in Geschichte und Literatur. Wenn ihr mit Paaren arbeitet, könnt ihr von einem Repräsentationssystem ins andere übersetzen. Angenommen, der Ehemann ist ausgesprochen kinästhetisch. Nachdem er den ganzen Tag hart gearbeitet hat, kommt er abends nach Hause und möchte es sich gemütlich machen. Er setzt sich ins Wohnzimmer, zieht seine Schuhe aus, wirft sie in die Gegend, lässt seine Zigaretten irgendwo liegen, holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, nimmt die Zeitung, pflanzt sich in den Sessel und so weiter. Dann kommt seine Frau ins Zimmer. Sie ist sehr visuell. Sie war den ganzen Tag voll damit beschäftigt, das Haus sauber zu machen, damit es gut aussieht, als sichtbarer Beweis ihrer Zuneigung. Sie sieht seine ganzen Sachen im Wohnzimmer herumliegen und gerät außer Fassung. Also wird er sich beklagen, wissen Sie, ich mache es mir sehr gern gemütlich, aber sie gibt mir keinen Raum dafür. Es ist mein Haus und ich möchte es mir in meinem Haus gemütlich machen. Dann wird sie zu ihm sagen, du bist so unordentlich, du lässt deine Sachen überall liegen. Und wenn ich das Ganze durcheinander sehe, dann weiß ich, dass du mich nicht achtest. Was Virginia Satir unter anderem macht, ist, dass sie die kinästhetische Entsprechung ihrer visuellen Klage findet und umgekehrt. So könnt ihr den Ehemann ansehen und sagen, Sie verstehen nicht, was sie eben sagte, nicht wahr? Sie haben wirklich keine Ahnung, was sie meint. Haben Sie schon einmal diese Erfahrung gemacht? Ihre Frau ging vor Ihnen ins Bett und als Sie kommen, hat sie schon eine Weile im Bett gesessen, Fernsehen geguckt und Kekse dabei gegessen. Dann legen Sie sich hin und merken, dass das ganze Bett voller Kekskrümel ist. Sie kennen das Gefühl. Wussten Sie, dass Ihre Frau genau das erlebt, wenn sie ins Zimmer kommt und ihre Sachen überall herumliegen? Das hat nichts mit Schuld zu tun und es geschieht ohne Anklage. Ihr sagt nicht, Sie sind schlecht, Sie sind böse oder irgend sowas. Ihr sagt, hier ist die Entsprechung, die Sie in Ihrem System verstehen können. Er sagt, nun, wenn wir in der Öffentlichkeit sind und ich ihr meine Zuneigung ausdrücken möchte, dann tritt sie immer zurück und stößt mich weg. Und sie sagt, immer macht er Szenen in der Öffentlichkeit, die ganze Zeit fingert er an mir herum. Natürlich, das ist einfach seine Art, Zuneigung zu zeigen. Aber sie muss sehen können, was vor sich geht. Er beklagt sich, dass sie sich zurückzieht und er auf die Nase fällt. Er versucht, sie zu erreichen, aber nichts passiert. Also könnt ihr eine Entsprechung suchen und zu ihr sagen, kennen Sie die Erfahrung, Hilfe zu suchen und zu brauchen? Tatsächlich zu sehen, dass Sie die Unterstützung eines anderen brauchen und sich dann umsehen. Und es ist keiner da, als wenn Sie mitten in der Wüste stehen, nach allen Richtungen Ausschau halten und dann sehen, dass keiner da ist, dass Sie ganz allein sind. Wussten Sie, dass es das ist, was er fühlt, wenn er ihre Nähe sucht und sie berühren möchte und sie sich zurückziehen? Es geht hierbei nicht darum, ob die Beispiele nun tatsächlich genau zutreffen oder nicht. Wichtig ist das Prinzip, nach dem ihr vorgehen könnt. Zuerst die Repräsentationssysteme der Leute identifizieren und sie dann ineinander überführen, um Entsprechungen zwischen ihnen zu finden. Damit führt ihr etwas ein, was sogar schon die großen Versicherungsgesellschaften in diesem Land übernommen haben. Ohne Schuldpolicen. Familien- und Paartherapeuten wenigstens sollten sie haben. Und auch eine Möglichkeit, sie zu demonstrieren. Wenn ich mich zurückhalte und ihr Gelegenheit gebe, zu sehen, was ich sage, und mich ihm annähere und einen guten, soliden Kontakt zu ihm herstelle, so zeige ich ihnen auf einer unbewussten Metaebene, ich kann Reaktionen von ihr bekommen, die er sehr gern von ihr bekommen würde. Und ich kann Reaktionen von ihm bekommen, die sie gerne von ihm bekommen würde. Das wird niemals erwähnt. Es findet auf einer unbewussten Ebene statt. Also machen Sie mich zum Modell und übernehmen meine Verhaltensweisen, um effektiver zu kommunizieren. Ebenfalls sehr wichtig sind die Referenzsysteme. Was ist, wenn jemand in die Therapie kommt und sagt, ich weiß nicht, was er will? Er sagt damit, dass er kein Referenzsystem hat. In einem unserer letzten Seminare erzählte eine Frau von ihren Schwierigkeiten. Wenn sie vor einer Speisekarte saß, konnte sie sich nicht entscheiden, was sie wollte. Sie hatte keine Grundlage, auf der sie hätte diese Entscheidung fällen können. Sie sagte, so ginge es schon ihr ganzes Leben. Sie hätte nie Dinge entscheiden können und sei immer unzufrieden. Also haben wir buchstäblich eine Entscheidungsstrategie für sie erfunden. Wir sagten, okay, wenn du vor einer Entscheidung stehst, geh nach innen und sage dir selber, was es ist, was du entscheiden musst. Angenommen, du sitzt in einem Restaurant, dann sage zu dir selbst, du musst dein Essen auswählen. Dann komm zurück zu deiner sinnlichen Erfahrung und finde heraus, wie deine Wahlmöglichkeiten. Mit anderen Worten, lies die Speisekarte. Wenn da Hamburger steht, dann hole das Bild eines Hamburgers vor dein geistiges Auge. Lass einen Geschmack auf deiner Zunge entstehen und dann überprüfe, ob dir das ein gutes Gefühl gibt oder nicht.